Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Tonjäger. Mein neuer Klient hieß Stoffel und er empfing mich in einer geräumigen Attika-Wohnung. Ich setzte mich und wunderte mich darüber, dass aus der Stereoanlage keine Musik, sondern Vogelgezwitscher erklang. Ich sammle Vogelstimmen schon seit 25 Jahren. In meinem Archiv habe ich mittlerweile über 500 Bänder. Alles Originale, alle selber aufgenommen und alle in freier Natur. Mein Sammlerethos verbietet mir, in Zoos oder Volieren Vogelstimmen aufzuzeichnen. Sammeln Sie auch etwas? Schlechte Erfahrungen und Klienten mit seltsamen Hobbys. Das ist gut. Das ist gut. Jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben eine Sammlung aufbauen und sie auch wieder eigenhändig zerstören. Ich werde meine Sammlung am 12. März im Jahre 2009 verbrennen. Und wenn Sie nicht so lange leben, soll ich Ihr Testament vollstrecken. Dieses Datum wird mich am Leben erhalten. Es ist ein Fixpunkt. Ich konzentriere mich jeden Tag, ja, beinahe zu jeder freien Minute darauf. Es wird der Tag des Loslassens, der Erleichterung, aber auch der Trauer. Der heutige Tag könnte für mich zum Tag der Trauer werden, wenn Sie nicht endlich zur Sache kommen. Losli. Danke, aber mein Name gefällt mir besser. Er ist verschwunden. Spurlos. Das klingt schon besser. Sammelt dieser Losli auch Vogelgezwitscher? Nein, nein. Losli sammelt Nächte im Wald. Die kann man einordnen oder auf Kassette aufnehmen. Wir Tonjäger verfügen über ein ausgesprochen sensitives Gehör. Losli kann alle nächtlichen Waldambiancen voneinander unterscheiden. Ja, er erkennt sogar den Wald und die Jahreszeit. Und das, obwohl man oft nur sanfte Windgeräusche hört. Und in welchem Wald ist er verschollen? Ich habe seit einer Woche nichts mehr von ihm gehört. Normalerweise treffen wir uns mittwochs und hören uns dann die neuesten Geräusche an. Doch der Mittwoch verstrich und ich mache mir Sorgen. Suchen Sie nach Losli. Ich befürchte ein Verbrechen oder einen schweren Unfall. Er zählte auf, in welchen Wäldern Losli zuletzt mit seinem Mikrofon gelauscht hatte. Der Winter kroch durch die Jacken und Mäntel und ich machte mich auf eiskalte Nächte gefasst. Vorerst aber besuchte ich Loslis Ehefrau. Ich versuche nicht daran zu denken, aber ach, es fällt mir schwer. Es gibt für mich keine andere Erklärung. Es muss ihm etwas zugestoßen sein. War er mit seinem Tonbandgerät unterwegs, als er verschwand? Ja, er hat seine Ausrüstung immer dabei, in seinem Wagen. Naja, das ist wie eine Sucht, wenn man einmal damit begonnen hat. Ich brauchte lange, um wieder davon loszukommen, wissen Sie? Sie haben auch Waldgeräusche aufgenommen. Nein, nein, nein, nein, nein. Meine Leidenschaft galt und gilt Bushaltestellen. Ach, eine interessante Freizeitbeschäftigung. Tja, das ist verrückt. Aber ich habe all mein Geld ausgegeben, um in der Schweiz und im Ausland stundenlang Bushaltestellen abzuklappern und auf Band aufzunehmen. Ja, ich glaube, ich war auf der Suche nach der perfekten Bushaltestelle. Also audiomäßig gesprochen, nicht? Und Ihr Mann sucht nach dem perfekten nächtlichen Walde. Audiomäßig gesprochen. Es muss ihm etwas zugestoßen sein. Naja, er war manchmal nächtelang weg, aber nie länger als 24 Stunden. Das hatten wir so abgemacht. Ich arbeite nachts in einem Hotel, wissen Sie? Wenn wir wissen, in welchem Wald er in der fraglichen Nacht war, dann könnten wir eine Suchaktion starten. Ja, die Polizei hat das bereits gemacht, erfolglos. Man hat auch nach seinem Wagen gesucht, ebenfalls vergeblich. Könnte es Gründe geben für ein Untertauchen? Ach, Sie meinen, er könnte abgehauen sein? Nun ja, ehrlich gesagt, gäbe es dafür tatsächlich einen Grund. Er hatte Schulden. Ich wollte ihm unter die Arme greifen, aber das ließ er nicht zu. Aber er ist Schwierigkeiten nie aus dem Weg gegangen. Das passt nicht zu ihm. Frau Losli erlaubte mir einen Blick in die Unterlagen ihres Ehemannes. Ich fand unzählige Ordner vollgepackt mit Beschreibungen von nächtlichen Wäldern. Und ich fand auch die dazugehörigen Bänder. Losli hatte im Verlauf der Jahre vom Spulentonbandgerät zu digitalen Kassetten gewechselt, die wesentlich weniger Platz beanspruchten. Ich schaute mir Dutzende von Kassettenhüllen an, bis ich auf eine Adresse und eine Telefonnummer auf einem kleinen gelben Zettelchen stieß. 2 Stunden später stand ich vor einer Tür und wurde freudig empfangen. Na, Maloney, hat Ihr Riechorgan wieder einmal eine Leiche geortet? Liegt in der Wohnung ein Mann oder eine Frau? Mord ist Mord, Maloney. Laut Dienstreglement ist jede Leiche gleich zu behandeln. Mit Respekt und Pietät, Maloney. Und was ist mit den spurlos Verschwundenen? Landen die alle als Dateileichen in ihrem Computer? Worauf wollen Sie hinaus, Maloney? Losli, verschwunden seit einer Woche. Dafür bin ich nicht zuständig. Dann ist die Leiche in der Wohnung nicht Losli. Wer auch immer dieser Losli ist, die Leiche ist weiblich und heißt Steiger. Dieser Losli hat sich Frau Steigers Adresse notiert. Sehen Sie, Maloney, die Leute notieren sich heute jeden Unsinn. Früher hatten wir ein Gedächtnis. Dann kam der Taschenrechner und heute haben wir für alles diese Zettelchen. Einer meiner Kollegen hat die ganze Wohnung voll dieser Zettelchen, weil er sonst alles vergisst. Da steht drauf, Hose nicht vergessen oder Waffe laden. Für Sie genügt ein Zettelchen, auf dem steht, heute nichts tun. Ich schule mein Gedächtnis mit Kreuzworträtseln. Hat dieser Alzheimer keine Chance. Ich kann mich sogar noch an Rätsel erinnern, die ich vor über 5 Jahren gelöst habe. Und ich kann mich an Mordfälle erinnern, die Sie bis heute nicht aufgeklärt haben. Frau Steiger wurde kaltblütig erschossen. Vermutlich ein Raubüberfall. Leider hat der Räuber kein Zettelchen hinterlassen mit seiner Adresse drauf. Er erlaubte mir einen kurzen Blick auf die Leiche. Die Frau lag im Wohnzimmer. Neben dem großen Fernseher und der Sitzgarnitur fiel mir vor allem ein Tonbandgerät auf, das in einem Regal stand. Neben dem Gerät entdeckte ich ein paar Tonbänder, auf denen vermutlich das Rauschen einer Waldesnacht zu hören war. Die Sammelwut meines Klienten kannte keine Kälte. Ich traf ihn auf einem freien Feld, bewaffnet mit einem Mikrofon und einem Tonbandgerät. Ab und zu erhalte ich einen kleinen Auftrag von so einem Tonmenschen beim Film. Die benötigen manchmal spezielle Geräusche oder eine Tonambiance. Ein kleiner Zustupf zu meiner Rente. Allerdings ein lausiger Stundenlohn, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ich opfere, um einen guten Ton einzufangen. Haben Sie mit Herrn Losli über sein Privatleben gesprochen? Nun, er machte gewisse Andeutungen. Können Sie das näher erläutern oder soll ich raten, bis mir die Zehen abfrieren? Gutes Schuhwerk ist das A und O, wenn man im Winter draußen arbeitet. Wir waren bei Loslis Privatleben stehen geblieben. Ah ja. Nun, er machte Andeutungen über die Untreue seiner Frau. Wie lange sind die beiden schon zusammen? Etwas über 5 Jahre. Ich hatte schon immer meine Bedenken. Eine Frau, die Bushaltestellen sammelt. Ich meine, es ist doch ein wenig ordinär, finden Sie nicht? Und wie hielt es Herr Losli mit der Treue? Er hat nie etwas anderes als Waldgeräusche gesammelt. Ich dachte mehr an Triebe und Gelüste. Darüber sprachen wir nicht. Das Sexuelle wird in unserer Gesellschaft weit überschätzt. Die wenigen Stunden pro Woche, in denen wir zum triebhaften Wesen werden, stehen doch in keinem Verhältnis zu unseren anderen Tätigkeiten. Zum Beispiel das Herumstehen bei großer Kälte. Es gibt unter den Tonjägern welche, die die Jahreszeiten scheuen. Einer zum Beispiel sammelt lediglich die Akustik von Kirchen oder der Franzose Fournier. Sein Spezialgebiet sind Einkaufszentren. Offenbar gab es auf dieser Welt keine Töne, die nicht von irgendeinem Sammler auf Band verewigt wurden. In meinem Büro war es ruhig. So ruhig, dass ich meinen Magen knurren hörte. Ich wärmte mich mit einem Hotdog auf und verabredete mich mit Frau Losli. Sie wollte mich unbedingt im Freien treffen. Ich muss mich ablenken. Ach, diese Bushaltestelle hat mir schon immer sehr gut gefallen. Du machst einen Fehler, Simon. Du musst dich innerlich von deinem Mann lösen. Er hat dich verlassen. Ach, das ist Unsinn, Alex. Ich spüre, dass er mich nicht verlassen hat. Es ist ihm etwas zugestoßen. Ich habe die Karten befragt, Simon. Dein Mann steckt in einer schweren persönlichen Krise. Er hat seine innere Balance verloren. Er kämpft mit dem Gleichgewicht. Er sucht einen neuen Halt. Du aber bist stark, Simon. In deinen Karten lese ich, dass du dich wieder verlieben wirst. Heftiger als je zuvor. Ach, hör doch auf. Ich werde mich nicht in dich verlieben. Die Karten sprechen eine eindeutige Sprache. Frau Losli hört aber lieber auf die Sprache der Bushaltestelle. So ist es. Ich werde wieder Bushaltestellen aufnehmen. Das hat mir einen inneren Ausgleich gegeben. Ich werde künftig dein innerer Ausgleich sein. Doch, es reicht, Alex. Nur weil wir einmal miteinander geschlafen haben, heißt das noch lange nicht, dass du, naja, irgendwelche Anrechte auf mich hast. Die Karten sagen, dass der einen Nacht noch viele Nächte folgen werden. Und was sagen die Karten über Frau Steiger? Frau Steiger? Kenne ich nicht. Was hat diese Frau mit dem Verschwinden meines Mannes zu tun? Frau Steiger wurde ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. In ihrer Wohnung liegen Bänder herum, auf denen man den Wald rauschen hört. Er war dir untreu. Siehst du? Die Karten lügen nicht. Es reicht. Ich kenne keine Frau Steiger. Und ich bezweifle, dass mein Mann fremd ging. Ja, vielleicht hat diese Frau auch Waldaufnahmen gesammelt. Es soll in Peru einen Mann geben, der wie ich Bushaltestellen sammelt. Und es gibt weltweit mindestens 5 Sammler, die Geräusche schlafender Menschen sammeln. Das Verschwinden ihres Mannes könnte mit dem Mord an Frau Steiger zu tun haben. Er hat die Frau ermordet? Das stand aber nicht in den Karten. Vielleicht sollte ich sie noch einmal legen, hier und jetzt. Halt den Mund und kauf uns etwas zu essen, da drüben, am Imbissstand. Und danach gehen wir zu mir und legen Karten. Frau Losli setzte sich seufzend. Als sich ein Bus näherte, stand sie jedoch sofort wieder auf und spitzte die Ohren. Ich fuhr zurück in mein Büro und erhielt wenig später einen Anruf der Polizei. Loslis Wagen war auf einem stillgelegten Fabrikgelände gefunden worden. Üble Sache, Maloney. Spielende Kinder haben sich über den Gestank gewundert, der aus dem Kofferraum des Wagens drang. Die Eltern eines der Kinder haben uns schließlich benachrichtigt. Es gibt keinen Zweifel, Maloney. Der Mann im Kofferraum ist tot. Und das haben Sie ganz alleine herausgefunden. Der Wagen ist auf Herrn Losli registriert und bei der Leiche fanden wir Kreditkarten, die ebenfalls mit dem Namen Losli bedruckt sind. Wir können also davon ausgehen, dass es sich bei der Leiche um Losli handelt. Hat man im Wagen sein Tonbandgerät gefunden? Der Wagen stand schon eine Weile hier und die Fahrertür ist vermutlich aufgebrochen worden. Es kann durchaus sein, dass Gegenstände des Toten entwendet wurden. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Früher wurden verwaiste Autos umgehend der Polizei gemeldet. Heute bricht man sie auf oder spielt darauf herum. Wenn Losli schon seit mehreren Tagen tot ist, kommt er nicht als Mörder von Frau Steiger in Frage. Was für eine Logik, Maloney. Es gibt keinerlei Hinweise, dass sich Losli und diese Frau Steiger gekannt haben. Frau Steiger hat eine Tochter. Was Sie nicht sagen. Die weiß angeblich nichts von einem Verhältnis ihrer Mutter. Kinder wissen heute nichts mehr über ihre Eltern. Manche vergessen sogar den Namen ihrer Eltern. Sagte ich Ihnen schon, dass heute kaum noch jemand ein funktionierendes Gedächtnis hat? Wenn Losli und Frau Steiger ein Verhältnis hatten, dann gäbe es immerhin ein Motiv für den Doppelmord. Eifersucht? Kein schlechtes Motiv, Maloney. Unser Computer hat aber herausgefunden, dass Eifersucht als Tatmotiv abnehmend ist. Dafür nimmt Geldgier zu. Frau Steiger wurde vermutlich in ihrer Wohnung überfallen. Motiv: Geldgier. Danach flüchtete Losli mit der Beute und wurde seinerseits überfallen und ermordet. Motiv: Geldgier. Und derjenige, der Losli überfallen hat, wird sich morgen freiwillig der Polizei stellen. Motiv: Blöd zu blöd gesellt sich gerne. An allem sind nur diese Filme schuld. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Schauen Sie sich diese Thriller an, Maloney. Ein Serienmörder nach dem anderen. Ein einfacher Mörder muss sich ja richtig schäbig vorkommen, gesellschaftlich gesehen. Für einen einfachen Mörder hat man Verständnis, einen Serienmörder aber verabscheut man. Wenn ein Mörder heutzutage etwas für sein Selbstwertgefühl tun möchte, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als noch einen Mord zu begehen. Und wenn ein Polizist etwas für sein Selbstwertgefühl tun will, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als noch mehr Unsinn zu reden. Sehen Sie, Maloney, wir kämpfen täglich gegen gesellschaftliche Phänomene an. Gedächtnisverlust ist nur eines. Auch die Taubheit nimmt zu. Und das behindert Ihre Ermittlungen. Allerdings, ein Nachbar von Frau Steiger war während der vermuteten Tatzeit in seiner Wohnung, hat aber nichts gehört. Ein Schuss und nichts gehört. So etwas wäre früher nicht möglich gewesen. Ich erinnere mich daran, dass in meiner Nachbarschaft einmal die Polizei alarmiert wurde, weil sich jemand Winnetou und Old Shatter in dem Fernsehen angeschaut hat. Das waren noch Filme, Maloney. Er begann mir von Lex Barker vorzuschwärmen. Eine Stunde später hatte ich Kopfschmerzen und meinen Klienten am Draht. Er war erschüttert über den Tod seines Freundes. Ich versuchte auch Frau Losli telefonisch zu erreichen, doch es nahm niemand meinen Anruf entgegen. Mein Klient hatte kein Interesse daran, mich für die Aufklärung des Mordes weiter zu beschäftigen. Auch Loslis Frau war nicht an meinen Diensten interessiert. Da ich jedoch nicht viel Gescheiteres zu tun hatte, befasste ich mich weiter mit dem Fall. Ich besuchte die Tochter der ermordeten Frau Steiger. Sie hat mir nicht gesagt, dass sie etwas mit einem Mann hatte. Ich dachte, sie sei glücklich, so wie sie lebte. Vielleicht hatte der Blitz ganz unvermittelt eingeschlagen. Das kann schon sein. Ich fand in der Wohnung aber nichts, was nicht ihr gehörte. Mit Ausnahme von ein paar Tonbändern. Ach so, ja. Ich habe in ein paar Reihen gehört. Es rauschte nur. Herr Losli hat die Geräusche von Wäldern bei Nacht gesammelt. So etwas gibt es? Ich habe eine Zeit lang Münzen gesammelt, Goldmünzen. Aber die haben immer mehr an Wert verloren. Heute gebe ich mein Geld lieber für Kleider aus. War auf einem der Bänder vielleicht etwas anderes zu hören? Ein lautes Geräusch oder eine Stimme? Ja, auf einem Band hörte man sehr deutlich eine Stimme. Kann ich mir das Band ausleihen? Ich kann es Ihnen vorspielen. Ich verstehe dich schlecht. Bist du am Flughafen? Hast du den Stoff? Nein, wir treffen uns in einem Parkhaus. 3 Kilo? Ja, schon gut. Ach was, niemand überwacht mich. Meine Handynummer ist nicht registriert und ich bin nicht vorbestraft. Mach dir nicht in die Hose, Mann. Na, wenn wir die 3 Kilo an den Mann bringen, sind wir saniert. Ja, gut. In 2 Stunden im Letzipark. Parkebene 4. Klingt nach einem Drogendeal. Weshalb sollte meine Mutter so etwas aufzeichnen? Erkennen Sie die Stimme? Sie kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann sie nicht zuordnen. Hatte Ihre Mutter finanzielle Schwierigkeiten? Das ist eine Untertreibung. Sie hatte Schulden, auch bei mir. Mein Vater hat sie vor 6 Jahren sitzen lassen. Sie hat zwar wieder gearbeitet, aber es war nichts von Dauer. Sie kopierte mir das Band auf eine Kassette. Unterwegs kaufte ich mir in einem Trödlerladen einen alten Kassettenrekorder. Er kostete 10 Franken und funktionierte einwandfrei, als ihn mir der Trödelhändler vordemonstrierte. Eine halbe Stunde später schloss ich ihn in meinem Büro an die Steckdose an. Und schon bald roch es nach verbranntem Plastik. Herrn Zündli schien das nicht zu stören. Maloney, Sie müssen mir helfen. Frau Losli verschließt sich mir. Sie schottet sich ab. Das ist Ihr gutes Recht. Schließlich ist Ihr Mann ermordet worden. Genau darum geht es mir. Als ich es von ihr erfuhr, habe ich die Karten gelegt. Es ist eindeutig. Was ist eindeutig? Ihr Mann hat sie nie geliebt. Ich aber liebe Frau Losli schon seit Jahren. Und was hat das alles mit mir zu tun? Ja, ich möchte sie engagieren. Soll ich Frau Losli betäuben und in ihre Wohnung verschleppen? Ich möchte Frau Losli das Leben retten. Und was soll ich dazu beitragen? Na, Sie sollen Frau Losli überfallen. Ich werde Sie niederschlagen und Frau Losli wird mich dafür lieben. Steht das so in den Karten? Nein, aber in einem Buch, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Suchen Sie sich einen anderen Idioten. Ich muss mich jetzt ein wenig hinlegen. Vielleicht sollte ich ihr eine Bushaltestelle schenken. Ich könnte ein Grundstück kaufen und darauf eine Bushaltestelle errichten lassen. Nur für Simon. Ich nickte und gähnte. Herr Zündli zog von dannen und ich legte mich unter meinen Schreibtisch. Ich träumte von Bushaltestellen und von einer Leiche im Kofferraum, die eifrig Karten legte. Als ich wieder erwachte, stand Frau Wotha in meinem Büro. Ich weiß jetzt, wer das ist auf dem Band. Damit kämen wir dem Mörder schon sehr nahe. Der Mann heißt Block und er ist ein Nachbar meiner Mutter. Das klingt vielversprechend. Ich habe noch ein anderes Band gefunden. Noch eine fremde Stimme? Ja und nein. Beginnen wir mit dem Nein. Meine Mutter ist darauf zu hören. Zusammen mit einem Mann? Die beiden sind offenbar mit sexuellen Dingen beschäftigt. Das ist aber eine nette Umschreibung. Ich finde das beschämend. Ich habe das Band gelöscht. Sind Sie nie mit sexuellen Dingen beschäftigt? Manchmal stelle ich mir Dinge vor. Vielleicht sollte ich die Bürotür abschließen. Wenn ich es mir vorstelle, dann ist die Tür offen, sodass jederzeit jemand hereinkommen könnte. Es kam niemand herein. Frau Wotha war durch die Bandaufzeichnungen ihrer Mutter offenbar äußerst erregt worden. Mir konnte das recht sein. Nachdem ich mich von den Anstrengungen ein wenig erholt hatte, rief ich bei der Polizei an. Herr Block war nicht sehr erfreut über den unangemeldeten Besuch. Was ist los? Habe ich falsch geparkt? Sie sind verhaftet. Was soll das? Ich habe meine Aussage schon gemacht. Ich habe nichts gehört. Kein Schuss, kein Schrei, nichts. Dafür hat Frau Steiger Sie gut gehört. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Herr Losli und Frau Steiger haben Ihre Wohnung abgehört. Das ist doch Unsinn. Weshalb sollten Sie das tun? Das ist eine rhetorische Frage, Herr Block. Das wissen Sie ganz genau. Die beiden sind tot, können uns deshalb keine Auskunft mehr geben. Unser Computer aber weiß über das Motiv Bescheid. Geldgier. Jetzt hören Sie aber auf. Niemand hat mich abgehört. Sie haben eines der Bänder in der Wohnung von Frau Steiger vergessen. Ach was. Es lag nur noch Wald. Ich meine, Frau Steiger sagte mir einmal, dass sie Waldgeräusche liebt. Noch mehr aber liebte sie die Geräusche von Stimmen am Telefon. Stimmen, die sich über einen Drogendeal unterhalten. Tonbandaufzeichnungen sind vor Gericht als Beweismittel nicht zugelassen. Das macht nichts, Herr Block. Jetzt, da wir wissen, dass Sie die beiden ermordet haben, wird es unserem wissenschaftlichen Dienst ein leichtes sein, Spuren zu finden, die Sie einwandfrei überführen werden. Haben Sie Schuppen? Ja, seit meiner Kindheit. Ich habe alles versucht, aber all die Shampoos und Haarwasser taugen nichts. Eine winzige Hausschnuppe, oder sagen wir Hautschuppe, bei einer der beiden Leichen genügt uns schon. Sie kann so winzig sein, dass man sie von bloßem Auge nicht einmal erkennt. Sie würden den Steuerzahler jedoch entlasten, wenn Sie ein sofortiges Geständnis ablegen, Herr Block. Ich möchte den Steuerzahler aber nicht entlasten. Wem die Steuern zu hoch sind, der kann ja umziehen. Ich werde mir einen teuren Anwalt nehmen. Schließlich bin ich rechtsschutzversichert. Das nützte ihm allerdings nicht viel. Indiz um Indiz reihten sich aneinander und Herr Block resignierte bereits vor der Gerichtsverhandlung und gestand. Ich traf mich noch einige Male mit Frau Wotha, doch nach ein paar Wochen gestand sie mir, dass sie sich sexuell umorientieren möchte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Tonjäger.